Folge 9 von 24. Auf in eine neue Folge Mord im Wüstenexpress. Hallo. Wisst ihr, liebe Freunde, wie schön Budapest ist? Gerade in der Nacht. Es ist zauberhaft. Vor allem, wenn man nicht alles sehen muss. Und wenn Sie jetzt aus dem Fenster schauen, sehen Sie auf keinen Fall dieses Budapest. Es ist einfach zu dunkel. Aber auch bei Licht im Stehen wie im Fahren, es bleibt Budapest. Da kann man keine Wunder erwarten. So, ich darf mich ach Mann, das ist aber auch sehr schlecht gemacht. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was das soll. Da sind wir, Friedrichsberg. Aber ja. Dahl zickt unfassbar rum. Gerade wurden meine englischen Würstchen und die frischen Röstis gebracht. Das würde mich morgens sofort umbringen. So wie das Dutzend Leichen hier? Treffer versenkt. Die hatten alle englische Würstchen und Kartoffelpuff. Nein, aber etwas Ähnliches. Eier mit Speck? Nun ja, durch irgendein giftiges Gift sind sie wohl umgekommen. Ach schön. Ja, dann ist der Fall ja geklärt und ich kann zurück an den Frühstückstisch. Wir haben da einen Zeugen, den du für uns erst noch ausquetschen musst. Ich? Ein Zeugen? Quetschen? Du solltest es zumindest versuchen. Und wo ist dieser Zeuge? Tritt ein, bring Glück herein. Och, nö, nicht zu den Toten. Ihr wisst doch, ich habe es nicht so mit den Leichen und schon gar nicht auf dem nüchternen Magen. Wenn du jetzt endlich hereinkommst, dann kannst du die Betthupfer von den beiden Toten haben. Hm? Die haben sie noch nicht angerührt gehabt. Ja, auch wenn das so ist, also bei Schokolade kann ich ja nicht widerstehen. Oh, die kenne ich. Die ist gut. Warte mal, Ist gut? Nicht schlecht. Wo ist jetzt der Zeuge? Hier im Raum. Ach, ihr wollt mich doch veräppeln und unter Bett vielleicht? Oder im Schrank? Dahl, im Glas. Sehr witzig. Also, wenn ihr mich hier nur vergackeiern wollt, dann kann ich auch gleich umdrehen und uns zurück in den... Unterstehe dich. Da schwimmt dein Zeuge. Der Guppi? Straten meinte, du könntest mit so einem Fisch auf der Blasenebene kommunizieren, so in Richtung Blubberbasis. Ich soll mir von dem Fisch was vorblubbern lassen? Wenn du so willst. Immerhin ist es ein Guppi, die sind doch ganz pfiffig. Ich habe das Jahre nicht gemacht. Als Kind konntest du das. Ja, da konnte ich auch Hula Hoop. Heute bleibe ich drin stecken. Guck ihn dir wenigstens mal an. Dafür brauche ich etwas Wasser. Ich muss ihm doch blubbern, was er mir blubbern soll. Straten, du glaubst, Dahl kann das wirklich? Wenn nicht er, wer dann? Na gut. Ich versuche es erstmal trocken. Bitte. Dahl ging also leicht in die Knie, hielt sein Gesicht keine Handbreit vom Wasserglas entfernt, spitzte seinen Mund und öffnete und schloss ihn ganz leicht mit kaum wahrnehmbarem Geräusch. Und wenn ich es nicht selbst aufgeschrieben hätte, ich würde es nicht glauben. Der Guppi, bis zu diesem Augenblick eher ziellos in seinem Glas schwimmend, schwamm jetzt auf Dahl zu, hielt die Stellung direkt vis-à-vis und schaute konzentriert auf Dahls Lippenbewegungen. Als Dahl diese beendet hatte, schien der Guppi ihm zu antworten. Kleine Blubberbläschen stiegen dem Fisch aus dem Maul. Als dieses Schauspiel beendet war, setzte Dahl mit seinen Lippenbewegungen fort, woraufhin der Guppi wieder blubberte, dann Dahl, dann der Fisch, bis Dahl sich plötzlich aufrichtete. Ja und? Was hat er gesagt? Er hat nichts gesehen. Also die beiden seien plötzlich sehr müde gewesen, hätten sich dann schnell zu Bett begeben und kurz darauf auch keinen Laut mehr von sich gegeben. Dafür das ganze Theater. Ja, ich kann nur wiederholen, was der Fisch mir gerade geblubbert hat. Nun ja, es bestätigt zumindest meine Annahme, dass der Mörder nicht in die Abteile gekommen ist, sondern der Mord irgendwann vorher vonstatten ging und das Gift seine tödliche Wirkung erst verzögert entfaltet. Aber sag mal da, woher kannst du eigentlich mit Fischen kommunizieren? Oh, das habe ich von einem Onkel Mütterlicherseits. Der hatte ein Zoogeschäft, Spezialgebiet Fische. Der konnte auch mit Erdmännchen singen und mit Nashörnern Schach spielen. Mit den Hufen? Ganz anderes Thema. Ehrlicherweise bin ich froh, dass ich nicht näheren Kontakt mit deiner Familie pflege. So, was machen wir jetzt? Ich werde noch mal mit Gräfin Sophie von Scharmützel sprechen. Herr Friedrichsberg! Herr Friedrichsberg! Ja. Wir haben noch eine Leiche. Oh, nee. Das kann nicht sein. Ich habe ja alle Abteile kontrolliert. Ja, nicht hier. Im nächsten Waggon. Eine ziemlich aufgelöste Frau kam mir gerade entgegengerannt und behauptete, ihr Mann säße tot auf der Toilette ihres Abteils. Schlange aus der Kloschüssel oder Elektroschock von defekter Zahnbürste? Weder noch. Der sitzt einfach nur auf dem Klo und ist tot. Also, Verstopfung? Ich denke, das müssen Sie sich selber anschauen. Tote Männer auf dem Klo. Auf diesen Anblick kann ich gut verzichten. Ja, ich würde jetzt ganz gerne doch zurück zu meinen englischen Würstchen und den Röstis. Schnauze und los jetzt. Wo ist das Argument? Der ist wohl raus, weil er musste. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass mein Mann nicht mehr zurück ins Bett gekommen ist. Auf jeden Fall wache ich eben auf, gucke in die Nachbarkoje und sehe, dass mein Mann weg ist. Im Badezimmer ist Licht, also mache ich die Tür zur Toilette auf und da sitzt er, mausetot. Friedrichsberg schaute sich kurz auf dem Abort um und schloss, nachdem er auf den ersten und auch auf den zweiten Blick keine Spuren äußerer Gewalteinwirkung entdecken konnte. Hat Ihr Mann vielleicht etwas zu scharf gegessen? Eigentlich nicht. Aber am Ende ein schöner Tod für ihn. Mein Mann hat gerne viel Zeit auf dem Klo verbracht, müssen Sie wissen. Das war sicher einer seiner liebsten Orte. Dass er da auch stirbt, scheint für mich jetzt wie eine letzte schöne Fügung. Friedrichsberg, Stratendahl und der Zugbegleiter hatten inzwischen gemeinsam auf einem der beiden Betten in dem Abteil Platz genommen. Ihnen gegenüber auf dem anderen saß die frisch gebackene Witwe mit Namen Brigitte Couch. Angenehm. Hat Ihr Mann über irgendetwas geklagt? Ach, geklagt hat er immer. Aber das war bei ihm eher ein Zeichen von Gesundheit. Hat er spezielle Medikamente genommen? Nein, hat er nicht. Er war kerngesund. Gut, manchmal, wenn er Heuschnupfen hatte, etwas Nasenspray, sonst gar nichts. Tod durch Nasenspray? Gut möglich. Kann einem das Hirn wegblasen. Frau Couch, trank Ihr Mann viel? Ja. Wasser mit Kohlensäure. Oh, da muss man manchmal schlimm von aufstoßen. Und dann in Kombination mit Nasenspray. Alkohol? Nein. Ach, maximal ein Glas Sekt zum Geburtstag oder Silvester. Das ist nicht viel. Das ist sogar recht wenig. Ist eigentlich gar nichts. Wird doch so. Aber was hier äußerst auffällig ist, ist der Geruch von Rauch. Von was? Ist einer von Ihnen ein starker Raucher? Also gewesen? Ja, das war tatsächlich sein einziges Laster. Aber wenn ich jetzt genau hinrieche... Oh, entschuldigen Sie bitte, das scheint wichtig zu sein. Woher wollen Sie das denn wissen? Dort, das höre ich am Klingeln. Aha. Ja, dann gehen Sie mal ran. Ja, hallo, hier ist der Zugbegleiter Ihres Vertrauens. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich bin es persönlich. Ja, ich höre. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, nein. Ja, wunderbar. Auf Wiederhören. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es nicht. Noch ein Toter. Das gibt's doch nicht. Das wird ein bisschen inflationär jetzt, das Ganze, oder nicht? Könnte man fast meinen. Wer? Wo? Warum? Ein toter Mann. Wieder hier im Zug? Fast. Wie fast? Es ist eine Leiche gefunden worden. Ungefähr 300 Kilometer hinter uns. Direkt am Streckenverlauf im Gleisbett. Knapp hinter der ungarisch-rumänischen Grenze, aber noch in Ungarn. Also fast. Die Polizei hat errechnet, dass die Leiche wohl aus unserem Zug gefallen sein muss. Und zwar vor ungefähr 3 Stunden. Also grob über den Daumen gepeilt. Handelt es sich bei der Leiche auch um einen Fahrgast? Um einen ehemaligen jetzt. Das wollte ich damit gesagt haben. Er teilte sich ein Abteil mit seiner Frau. Holen Sie die Witwe hierher. Wir müssen dringend auch mit ihr sprechen. Ja, das mache ich. Mein herzliches Beileid. Herr Olaf hatte Sie ja schon unterrichtet, nicht? Ja, ich stehe noch unter Schock. Aha. Ich vermisse meinen Mann auch sehr. Ach was. Wie kann das denn sein, dass Ihr Mann einfach so aus dem Zug geplumpst ist? Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung. Wann haben Sie Ihren Mann das letzte Mal gesehen? Ja, im Zug. Ach. Er wollte doch einmal auf einen letzten Drink in die Bar. Ja, hoffentlich hat er den noch bekommen. Durstig in den Tod stürzt, grausig. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört oder gesehen. Und Sorgen gemacht haben Sie sich auch nicht? Ist doch alt genug gewesen. Glauben Sie, er hat sich freiwillig aus dem Zug gestürzt? Hat er angedeutet, seinem Leben ein Ende machen zu wollen? Ja, vielleicht hat er auch nur einfach den letzten Drink nicht vertragen. Wenn das der Eier liegt. Wissen Sie, Herr Friedrichsberg. Mein Name ist, ich bin der Herr Olaf. Ja, und ich bin... Wissen Sie, wenn ich es wüsste, dann wüsste ich es ja. Einleuchtend. Sie und Ihr Mann, Frau... Das war Langford. Ja, Frau Langford, hatten Sie Zwistigkeiten? Gab es einen Streit? Nein. Und ich habe auch ein Alibi. Ach. Wie kann das gar nicht gewesen sein? Was können Sie nicht gewesen sein? Also ich meine, dass ich ihn aus dem Zug geschubst haben könnte, wenn ihn denn jemand geschubst haben gekonnt haben sollte. Also hätte. Im Sinne von können oder sollen. Also dass ich das nicht gewesen sein kann. Auch wenn ich sollte. Also würde. Ja, das wollte ich sagen. Würden. Wollen. Wenn ich denn... Sie glauben, Er hat die Fahrt nicht freiwillig abgebrochen. Was? Sie glauben, es gibt einen Mörder oder eine Mörderin? Die Dame hier, die kenne ich übrigens gar nicht. Hä? Ja, die kenne ich nicht. Ich kenne sie auch nicht. Warum sitzen wir denn überhaupt zusammen? Ach. Weil sie das gleiche Schicksal mit der Dame teilen. Was da wäre? Gattenverlust. Ach, das ist ja Zufall. Ja, man glaubt's ja kaum. Zufall hin oder her, ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Und ihren Mann? Warum soll ich denn ihren Mann sehen, wenn ich sie noch nicht mal kenne? Verraten Sie es mir. Also uns. Es gibt nichts zu verraten. Wer soll hier denn wen verraten? Also ich verrate gar nichts. Was? Was wollen Sie nicht verraten? Oh, das binde ich Ihnen gerade auf die Nase. Ich kenne hier keinen. Auch nicht deren weggeworfenen Mann. Warum auch? Wer sind Sie überhaupt? Friedrichsberg. Mein Name ist Albrecht Friedrichsberg. Ich glaube, der ist aber vorhin schon mal gefallen. Wer ist gefallen? Der Name. Mein Mann auch. Ja, der ist gefallen. Aus dem Zug. Ich bin Amateurkriminologe. Aha. Und das berechtigt Sie dazu, uns beide hier zu nerven? Interessant. Was ist interessant? Sie sprechen schon von sich als uns beide. Das macht man doch so. Stimmt, das macht man so, wenn man uns beide im Sinne von sich als ein Ganzes sieht. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ruhig. Wir können nicht folgen. Siehste? Wo waren Sie denn, als der Mann Ihrer Freundin aus dem Zug gefallen worden ist? Also, erstmal ist das nicht meine Freundin. Und dann, was geht Sie das an, wo ich war, als mir ein völlig unbekannter Mann aus Waggon 5 gestürzt ist? Haben Sie gemerkt, ne? Was will ich gemerkt haben? Woher wissen Sie, dass es Waggon 5 gewesen ist? Ach, das haben Sie gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich kann es auch gar nicht gesagt haben, weil ich es bis eben selbst noch gar nicht gewusst habe. Ja, dann hat es der Zugbegleiter vorhin gesagt. Nein, habe ich nicht. Ich wusste nur etwas von 3 Stunden und 300 Kilometern. Also alles ungefähr. Von Waggon 5 war nicht die Rede. Ups. Ja. Ups. Also, ich habe meinen Mann nicht aus Waggon 5 geschubst. Und ich habe meinen Mann nicht mit Zigaretten vergiftet. Aha. Sie wissen, dass Ihr Mann mit Zigaretten vergiftet worden ist? Das ist doch schon mal was. Wir haben unsere Männer nicht getötet. Wir waren im Spa. Oder woanders? Ja. Alles gut möglich. Aber über Kreuz wird ein Schuh draus. Bitte? Frau Couch. Sie haben Frau Langforts Mann aus dem Waggon geschubst und Sie, Frau Langfort, haben Frau Couchs Mann die Zigaretten vergiftet. Woher wissen Sie, dass ich seine Zigaretten vergiftet habe? Jetzt gerade durch Sie. Sie haben keinerlei Beweise. Ihr Geständnis reicht uns. Die Behörden werden Ihnen für die Belastung der jeweils anderen eine Straferleichterung anbieten. Und ich kann Ihnen nur den Tipp geben, nehmen Sie sie an. Wenn nur eine sich auf den Deal einlässt, brummt die andere doppelt. Wenn Sie beide geständig sind, dann jede nur halb. Sie hat mich dazu angestiftet! Sehen Sie, es geht doch. Also ich hänge immer noch bei doppelt und halb. Rechnen war nie deine Stärke, da. Ja, danke, das hatte ich vergessen. So ein Mist. Wir dachten... Das ist der perfekte Mord. 2 Frauen, die sich absolut nicht kennen. Keine Gemeinsamkeit haben, sich gegenseitig ein Alibi geben und für den anderen jemanden töten, zu dem sie keinen Bezug haben. Das ist doch genial! Ja, aber nicht im selben Zug zur selben Zeit. Das ist richtig blöd. Es gibt zu Ihrem Thema Literatur. Sogar einen Film. Die Vögel? Sie werden in den nächsten Jahren genug Zeit haben, sich mit beidem ausgiebig zu beschäftigen. Da werden dann auch Sie den kleinen Fehler in Ihrem Plan entdecken. Das habe ich alles dir zu verdanken. Wer hat das denn also eingeführt? Meine Idee war's. Meine Idee. Soll ich die beiden jetzt festnehmen? Verfügen Sie den Verzugswegen über diese Gefahr? Ja, eigentlich nicht. Aber solange keiner fragt. Und ich muss sie doch dingfest machen. Wer weiß, was für ein Unheil die beiden sonst noch anrichten. Da haben Sie natürlich recht. Ja, im Gepäckwagen haben wir eine Ecke, die nochmal zusätzlich gesichert ist für besonders wertvolle Transporte. Ist klein, nicht besonders sauber, laut und zügig. Aber für die beiden Mördereulen da sollte es bis zum nächsten Halt reichen. Dann tun Sie ihr gutes Werk und sperren Sie sie weg. Wir müssen jetzt dringend weitermachen, sonst haben wir hier bald noch eine Leiche. Weiter geht's. Mit Folge 10. Du willst noch mehr Krimis? Die spannendsten Politthriller aus der ganzen ARD findest du hier in der Audiothek. Im Hörspiel-Podcast Schlechte Gesellschaft. Schlechte Gesellschaft.